Anno Domini 1618 wohnten 12 Millionen in Deutschland, lebten 12 Millionen Menschen in Deutschland. Da kam der große Krieg. Der Glaube an den einen Gott war zerspalten. Das Heilige Reich war zerstückt. Aufstanden Fürst wieder Kaiser, Ritter wieder Ratsherr, Bauer wieder Städter, Reuter wieder Reuter. Und der bittere Tod war ihrer aller Herr. Anno Domini 1618 wohnten 12 Millionen in Deutschland, lebten 12 Millionen Menschen in Deutschland. 30 Jahre später, Anno Domini 1648, lebten nicht mehr 12 Millionen, wohnten nur noch 4 Millionen Menschen in Deutschland. Und da war einer, der nichts wusste vom Gericht, fernab in der Einöde, ein kleiner Bub bei den Schafen, kannte weder Gott noch Menschen, weder Himmel noch Hölle, weder Engel noch Teufel, wusste weder Gutes noch Böses zu unterscheiden, der Allereinfältigste, Simplicius Simplicissimus.